Willkommen zu Historix, der Geschichte-Podcast für jeden und alle. Mein Name ist Jin the Bottle und heute geht es um die Chronologie in Japan, die dritte Folge der Chronologie-Serie. Wie immer, falls ihr irgendwelche Fragen habt, geht doch einfach auf meine Website historixpodcast.wordpress.com und schaut euch da mal ein bisschen um für weitere Informationen. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal an. Heute geht es also um Japan und die japanische Zeitrechnung. Die japanische Zeitrechnung war sehr von der chinesischen Kalendererstellung beeinflusst und deswegen wird diese Folge höchstwahrscheinlich etwas kürzer. Die japanische Zeitrechnung oder auch Chronologie an sich besteht aus zwei unterschiedlichen Teilen. Das ist einmal das Nihonshoki, die japanischen Chroniken. Tut mir leid, ich bin keine Japanerin, deswegen spreche ich das vielleicht auch falsch aus, aber das ist ja in Ordnung. Und dann noch das Kochiki, das sind die Aufzeichnungen antiker Begebenheiten. Zusammen ergeben sie die Chroniken des Ursprungs der japanischen Geschichte. Sehr seltsam. Aber das Nihonshoki wurde zusammengestellt 720 nach Christus. Es enthält die chronologische Aufzeichnung von Tagen, Monaten und Jahren und beginnt 660 vor Christus mit der Thronbesteigung des ersten Kaisers. Das Kochiki wurde 712 nach Christus zusammengestellt und ist eine ungeordnete Aufstellung von besonderen Begebenheiten während unterschiedlicher Regierungsperioden und hat vollkommen andere Daten als das Nihonshoki. Das bedeutet, dass vor allen Dingen sehr schwierig ist zu interpretieren, wenn solche Chroniken erst später in der Geschichte zusammengestellt werden. Also zum Beispiel 720 nach Christus ist eine sehr, sehr lange Zeit zwischen den richtigen Begebenheiten oder was wirklich passiert ist. Das macht es etwas kompliziert, die Glaubwürdigkeit des Ganzen zu verstehen. Aber das ist in Ordnung. In dem Fall erstmal. Damit wäre das Gründungsjahr von Japan angeblich 660 vor Christus. Allerdings wird geschätzt, dass die Gründung Japans 600 Jahre später war als im Nihonshoki angegeben. Die Gründe dafür sind, dass die Herrschaftsperioden, die in diesen Chroniken aufgeschrieben sind, unnatürlich lang sind. Das bedeutet, dass ein Herrscher gar nicht so lange hätte leben können, wie die Leute da eben aufgeschrieben haben. Zum anderen gibt es einige andere Beweise, dass die Thronbesteigung des ersten Kaisers anders datiert werden müsste. Und außerdem hat man eben auch die chinesische und die koreanischen Chroniken, die man zur Überprüfung oder auch zum Vergleich nutzt. In deren Chroniken werden dann eben die Herrscher anders datiert als in den japanischen Chroniken. Und diese Unstimmigkeiten sorgen natürlich dafür, dass man sich denkt, dass die Japaner das vielleicht etwas falsch aufgeschrieben haben. Denn wenn zwei unterschiedliche Quellen, wie die chinesischen und die Chroniken das Gleiche sagen, aber die japanischen Chroniken was anderes, dann ist relativ sicher, dass das in den japanischen Chroniken vielleicht ein Fehler ist. Und höchstwahrscheinlich wollten die einfach, dass ihre Herrscher besonders hervorgehoben werden. Deswegen werden die als unnatürlich lange Amtsperioden eingetragen. Der 60er-Jahre-Zyklus wurde von China dann schließlich übernommen. Der taucht 593 nach Christus auf. Es ist der gleiche 60er-Jahre-Zyklus wie im Yenhao in China, wird aber in Japan Nengo genannt. Damit haben sie dann auch den Lunisolarkalender der Chinesen übernommen und den erstmal genutzt bis zum Mittelalter. Im Mittelalter entwickelte sich dann die chinesische Zeitrechnung etwas weiter. Die allgemeine chinesische Dynastie teilte sich in zwei Höfe auf, das war 1363, und dadurch entstanden natürlich auch zwei unterschiedliche Versionen des Nengo, das heißt zwei unterschiedliche Chroniken. Das wurde beibehalten von 1336 bis 1392. Während der Ashikaga-Periode wurden dann auch private Nengo angefangen, also von Privatpersonen. Und das führte schließlich auch dazu, dass die Daten des Zentralkalenders Japans nicht mehr mit den Daten der lokalen Kalender Japans übereinstimmten. Noch dazu gab es große Probleme, weil einige Militärangehörige sich weigerten, das Nengo zu benutzen, und deswegen gab es sehr viele unterschiedliche Daten und sehr viele Probleme, Daten richtig zu sammeln. Der erste Native, wie sage ich das denn im Deutschen? Der erste eigenständige, ursprünglich japanische Kalender wurde dann erst ab 1603 eingeführt und wurde Jokyo genannt. Jokyo, das ist der erste eigenständige japanische Kalender, hat allerdings die gleichen Grundeigenschaften wie der chinesische Kalender, deswegen möchte ich das hier jetzt nicht nochmal aufdröseln mit Himmelsrichtungen und all sowas. Und schließlich haben sie dann 1873 den gregorianischen Kalender angenommen. Das ist so gut wie gar keine Information. Aber ja, so die Chinesen haben sich sehr von China beeinflussen lassen. Genau. Also die Japaner haben sich sehr von China beeinflussen lassen. Ist ja kein Wunder, es hängt auch sehr eng zusammen, dieser Teil des asiatischen Raumes. Und es gibt wohl sehr viele Verwirrungen. Um 1603 wurde dann mit dem eigenständigen japanischen Kalender auch endlich die Unstimmigkeiten zwischen den unterschiedlichen Kalendersystemen, die innerhalb Japans bestanden haben, wie dem zentralen Kalender und dem lokalen Kalender und den zwei unterschiedlichen Versionen der Dynastiekalender, schließlich das geschlossen, dadurch, dass man eben einen eigenen Kalender eingeführt hat. Der hat dann nun mal leider nicht ganz so lange gehalten. Allerdings muss man auch sagen, dass die Japaner den gregorianischen Kalender wesentlich früher angenommen haben als die Chinesen, weil aus welchem Grund auch immer. Aber der gregorianische Kalender als offizieller Kalender wurde bei den Chinesen erst nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, eingeführt oder kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist, ich finde, das ist sehr interessant. Das sind schon mal sehr unterschiedliche Eindrücke in diese beiden asiatischen, eng verwurzelt asiatischen Räume und Räumlichkeiten. Mehr bleibt mir eigentlich gar nicht zu sagen, weil ich auch nicht viel von Japan weiß und ich persönlich auch nie in Japan war und mich bisher noch nicht ganz so sehr mit Japan beschäftigt habe. Allerdings gibt es auch gar nicht mehr Aufzeichnungen, in denen ich hätte was nachlesen können. Chronologie ist wohl nicht so die größte Sache, die man sich da annimmt in der historischen Forschung. Für alle, die Geschichte studieren und Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten schreiben müssen oder auch Masterarbeiten, vielleicht wäre das ja eine Idee. Man weiß es nicht. Vielleicht wäre das ja so eine Lücke, die ihr euch zunutze machen könntet. An alle anderen, wer sich einfach so für Geschichte interessiert. Ihr könnt euch natürlich auch gerne da reinstürzen und vielleicht findet ihr mehr, als ich gefunden habe. Damit ist diese kurze Folge auch schon wieder beendet. Ich habe nicht gerade so viele eigene Meinungen, ich kann auch nicht wirklich mit jemandem darüber diskutieren. Ja, also vielleicht wäre es noch gut zu hinterfragen, was im Mittelalter passiert ist, um diese unterschiedlichen plötzlichen Änderungen hervorzurufen. Aber im Grunde war's das. Kurze Folge, kurzes Fun Fact über Japan. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe, es war interessant. Wie gesagt, in der Geschichte gibt es natürlich auch immer noch Lücken, die man noch nicht sehr geschlossen hat und vielleicht gehört solche Chronologiegeschichte ja dazu. Allerdings gehen natürlich auch sehr viele Aufzeichnungen verloren über den Zeitraum der Geschichte. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuhören. Hört doch in der nächsten Folge gerne wieder rein. Folge 4 ist über Indien und deren Erstellung eines Kalenders. Auf jeden Fall, falls euch das interessiert, hört doch nächstes Mal gerne nochmal rein. Für Feedback, Kommentare und Fragen geht einfach auf meine Website historixpodcast.wordpress.com. Schaut euch da um, habt Spaß und bleibt neugierig.